Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 70 des Gabelbissen Podcast. Vorige Woche, ihr erinnert euch sicher, also in der letzten Folge, habe ich erzählt, dass es nur wenig so richtig vegetarisch-typisch österreichische Gerichte gibt. Darum habe ich mich ja entschieden, in der letzten Folge euch von Fisch zu berichten, und da haben wir ein eher kalorienärmeres Gericht gemacht, das aber wunderbar im Geschmack ist, und ja, Fisch, wer Fisch liebt, hat mal etwas Neues probieren können, wenn er es nicht schon kannte im Vorfeld. Diese Woche möchte ich euch ein wirklich traditionelles vegetarisches Gericht vorstellen, wobei ich muss gleich vorwegnehmen, beim Rezept habe ich dann doch ein bisschen an Speck reingegeben, aber den könnt ihr als optional ansehen, denn den muss man nicht reingeben. Denn die Urform von dem Gericht ist vegetarisch. Aber wenn man so in diversen Rezepten stöbert, findet man immer wieder ein bisschen Speck drin. Okay, jetzt rede ich schon, glaube ich, lang genug um den heißen Brei herum. Heute möchte ich euch mal die Kaspressknödel und zwei wichtige Zutaten des Gerichts ein bisschen genauer vorstellen. Kaspressknödel sind ja ein typisches Gericht der alpenländischen Bauernküche. Also, alpenländische Küche ist ja aus österreichischer Sicht Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Steiermark und Kärnten. Würde man es mehr oder weniger nach den alten Landesgrenzen sehen, so zu Monarchiezeiten, würde natürlich Südtirol auch noch dazugehören. Aber wir beschäftigen sich jetzt mit den aktuellen Landesgrenzen, so mit Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Kärnten und die Steiermark. Ja, und es ist, wie ich schon mal erwähnt habe, Bauernküche eher ein einfaches Gericht und da vor allem beim Hauptaugenmerk einfach in Bezug auf Zutaten, denn Bergbauern, ja, da war es damals nicht so möglich, dass man mal schnell mit dem geländegängigen Wagen runter ins Tal ist und dort in der nächstgrößeren Ortschaft die Zutaten gekauft hat. Ja, war damals ein bisschen schwer und darum haben sich die Gerichte halt primär an dem orientiert, was man so zu Hause hatte oder was man eher zu Hause hatte. Außerdem sollten die Gerichte ja noch gut schmecken zusätzlich und auch noch genug Kraft, Energie liefern, weil Bergbauernarbeit war damals wirklich ein extrem harter Knochenjob. Egal, ob es jetzt Viehwirtschaft war, ob man die Almen anders bewirtschaftet hat oder ob im Wald, es war einfach ein Job, der viel Energie benötigt hat. Und darum sind eben solche Gerichte wirklich äußerst deftig. Ich habe da noch ein paar andere gefunden, die ich sicherlich im Gabelbissen auch noch behandeln werde. Und die sind auch von den Zutaten einfach, aber die liefern gescheit Power, liefern ordentlich Kalorien. Ja, was gehört rein in die Kaspressknödel? Ich habe gesagt, einfache Zutaten, die so quasi jeder Bergbauerfamilie zu Hause hatte. Da gehört zunächst einmal dazu alte Semmeln oder Brot. Das hat man sich damals natürlich selbst gemacht. Die Urform hatte sicherlich nicht das, was wir heutzutage Semmel kennen, sondern da hat man, was ich rausgefunden habe, Brot genommen, weil ja, Semmel war damals, könnt ihr euch auch auf meine Semmelfolge erinnern, ein Luxusgut, das man vorwiegend im städtischen Bereich hatte. Und darum die Urform, wie gesagt, hat Brot verwendet. Weiters hat man noch Käse verarbeitet. Bergbauern hatten normalerweise eine Milchwirtschaft dabei, auch Sennerei. Ja, und da war Käse natürlich immer da. Also das war kein Problem, dass man Käse verarbeitet hat. Nur vor allem Käse, wir wissen, der ist durchaus eher kalorienreich und liefert halt dementsprechende Energie. Weiters hat man noch, oder benötigt man heutzutage noch immer Milch. Klar, bei Kühen Milch überhaupt kein Problem. Kräuter, auch da konnte man sich mit eventuell kleinen Gärten oder die Wildkräuter bedienen. Ja, und dann hat man noch Schmalz oder Butter benötigt. Butter war vor allem für jene, die Käse zur damaligen Zeit gemacht haben, immer vorhanden, weil Butter ist aus dem damaligen Käseprozess entstanden. Wieso und warum, das erzähle ich euch dann später. Ja, und optional eventuell noch ein bisschen Speck. Den Ursprung hat das Gericht, wie ich ja bereits erwähnt habe, so das österreichische Alpengebiet. Es wird gerne in eben Steiermark, Salzburg, Tirol und Vorarlberg serviert. Im Grunde bekommt man es heutzutage überall in Österreich, aber so richtig typisch ist es eben für jene Regionen. Die eigentliche Herkunft des Gerichts ist schwer zu sagen. Man geht aber davon aus, dass die Geburt der Kaspressknödel mehr oder weniger in Tirol liegt. Ich könnte es sicher vorstellen, die Rezepte sind nicht überall gleich. Man klar, auf der einen Seite unterscheiden sie sich mal in kleineren Sachen, wie zum Beispiel jetzt die Zusammensetzung von oder Verhältnis von Eiern zu Milch im Teig etc. etc. Aber der Hauptunterschied liegt natürlich im verwendeten Käse, denn da hat ja jede Region ihre eigenen Spezialitäten. Und so verwendet man in den Original-Tiroler Kaspressknödeln sehr gern den Graukäse oder auch den wunderbaren Bergkäse. Vorarlberg setzt hauptsächlich auf den Surakäs. In Salzburg, da greift man gerne auf Bierkäse zurück. Ja, und die Steirer, die setzen auf ihren hochgeschätzten Almkäse. Pressknödel, wie der Name vermuten lässt, ist ja ein Knödel, ja. Aber sie unterscheiden sich doch ziemlich von dem eigentlichen Knödel. Zunächst einmal in der Form. Wenn man auf Knödel denkt, auf was denkt ihr da? Richtig, ihr denkt auf was Rundes, richtig an schöne Kugel, einen Ball. Das sind Kaspressknödel, also Pressknödel generell nicht. Die sind eher flach. Wer das noch nicht gesehen hat, der kann sich das vorstellen wie ein Fleischlaberl, also Fleischleibchen, oder wie man es, glaube ich, in Deutschland nennt, eine Bulette. Ja, und der Name kommt, weil pressen ist von der Mundart her und das bedeutet nichts anderes als drücken. Und weil die ja gedrückt sind somit, weil sie nicht rund sind, zusammengedrückt, nennt man die eben Pressknödel. Von daher kommt eben dieser Name. Ein weiterer Unterschied zu den klassischen Knödeln ist, dass die nicht gekocht werden. Ihr erinnert euch vielleicht an meine Knödelfolge zurück, wo ich mich mit den oberösterreichischen Knödelspezialitäten beschäftigt habe. Die Knödel werden im Endeffekt alle gekocht. Wenn ich jetzt die Pressknödel aber hernehme, die werden eigentlich, in den meisten Fällen zumindest hätte ich so immer gesehen und kenne es auch nur so, die werden immer gebraten in der Pfanne. Die werden nicht irgendwie gekocht oder so, sondern die werden eben gebraten. Oder teilweise auch gebacken, je nachdem, kommt dann aufs Rezept an. Man kann sein, dass es welche gibt, die gekocht werden. Mir persönlich wäre bei den Recherchearbeiten da irgendwie nichts untergekommen. Essen kann man übrigens so Pressknödel, vor allem die Kaspressknödel, auf zwei Arten. Auch zu Land und zu Wasser. Ja, wer jetzt glaubt, okay, ich kann es mit festem Boden unter den Füßen essen und am Schiff, ja, okay, die Theorie wäre an sich nicht so schlecht, aber das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Spricht man bei Kaspressknödel von, ich isst die zu Wasser, meint man, dass man die als Suppeneinlage verwendet. Tja, und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was es bedeutet, wenn ich sie zu Land esse. Genau, da ist es mehr oder weniger mein Hauptgericht. Als Suppeneinlage wird sie klassischerweise übrigens bei einer kräftigen Rindsuppe genommen, selten bei anderen Varianten. Teilweise ja bei Gemüsebrühen, aber nie bei Cremesuppen. Also man findet die immer in klaren Brühen und da halt hauptsächlich in der Rindsuppe. Serviert man die Kaspressknödel als Hauptgericht, dann gibt es da meistens ein Sauerkraut dazu oder klassisch einen ganz normalen grünen Kopfsalat oder auch einen Paradeisersalat. Ich habe ja vorher gesagt, Käse ist ja eins der Hauptunterschiede zwischen den ganzen Regionen. Und ich möchte mir jetzt mit euch gemeinsam zwei ganz, ganz typische und alte traditionelle Käse anschauen. Und zwar auf der einen Seite den Tiroler Graukäse und auf der anderen Seite den Vorarlberger Surakäs oder um es ganz genau zu sagen, den Montafoner Surakäs. Im Endeffekt sind es zwei wirklich unterschiedliche Käsevarianten. Aber eines haben beide gemeinsam. Man könnte hier sagen, na klar, die Milch, richtig. Aber auf das will ich jetzt gar nicht hinaus. Und zwar, was beide gemeinsam haben und sie von vielen, vielen anderen Käsesorten, wie jetzt zum Beispiel dem Gouda, dem Bergkäse, dem Emmentaler und was es sonst noch alles gibt, unterscheidet, ist, es sind beide sogenannte Sauermilchkäse. Und das ist eine sehr, sehr alte Käsevariante. Die Historiker gehen davon aus, dass man diese Variante von Käse bereits seit 7000 Jahren kennt. Erfunden wurde das Ganze, oder, naja, erfunden kann man nicht sagen, zufällig entdeckt haben das Ganze die Sumerer. Und zwar haben die herausgefunden, dass wenn ich Milch zum Beispiel in ein Tongefäß reinlehe und das stehen lasse, dann nach einiger Zeit dickt die Milch. Klar, also wir kennen das heutzutage als Sauermilch. Ne? Und die haben dann mehr oder weniger das stehen gelassen, abgetropft und haben ja so eine Art Frischkäse mehr oder weniger daraus gewonnen. Die Römer, die haben das Konzept auf ihren Feldzügen aufgegriffen. Tja, und was haben die Römer zur damaligen Zeit gemacht? Sie waren ja, wie wir wissen, eine Hochkultur. Die hatten ja schon Kanäle, Fußbodenheizung etc. Was haben die gemacht? Die haben die Technik hergenommen und haben sie verfeinert. Und wie könnte es auch anders sein? Auf ihren weiteren Feldzügen haben sie dieses Wissen natürlich mitgenommen und die lokalen Stämme haben das mehr oder weniger aufgegriffen und in ihre eigene Kultur einfließen lassen. Ja, und viele, viele Jahre später wurde der Sauermilchkäse dann vom Labkäse mehr oder weniger verdrängt oder abgelöst. Das ist aber dann wirklich um viele, viele Jahre später erst passiert. So, jetzt mal für kurz noch, bevor wir dann zum Grauen, zum Sauerkäse kommen, der Unterschied zwischen Sauermilch und Labkäse. Wie der Name vermuten lässt, der Labkäse wird mit sogenannten Lab versetzt. Und dieses Enzym, dieser Stoff, bringt mehr oder weniger, dass die Milch gerinnt und ich meinen Käse draus machen kann. Also Milch gerinnt, ich habe Molke dann draus und ja, das festgewordene, das gebundene wird dann eben in Käseformen gegeben, abtropfen, man lässt es abtropfen und etc. etc. So genau will ich auf den Käsungsprozess jetzt nicht eingehen. Ja, und Sauermilchkäse, da wird jetzt kein extra Lab zugesetzt, da wird es mehr oder weniger auf natürliche Art und Weise festgemacht. Quasi es wird Sauermilch daraus produziert und aus dem Produkt mache ich dann meinen Käse draus. So wie vorschlagen, widmen wir uns unseren zwei Sorten. Und den Beginn möchte ich mit dem Graukäse machen. Und das war und ist eigentlich ein sehr beliebtes Produkt im Tiroler Raum und vor allem bei den Bergbauern, denn es war ein wirklich einfach herzustellender Käse. Den Graukäse kennt man ja also circa seit dem Mittelalter. Und er, eben wie ich schon gesagt habe, hat sich dadurch ausgezeichnet, dass es ein wirklich einfacher Käsungsprozess war. Und er war, wie soll man sagen, eine Art Resteverwertung. Damals hat man noch im Gegenzug zu heute wirklich alles irgendwie verwertet. Und der Graukäse war ein Nebenprodukt der Buttererzeugung. Wenn ich Butter mache, entsteht als unter Anführungszeichen Abfallprodukt Magermilch. Und genau dieses, die man als Rohstoff für den Graukäse heranzieht. Und das hat auch den Grund, warum der Graukäse gerne auch Restmilchkäse genannt wird. Auf der einen Seite, weil ich das Ganze eben als Nebenprodukt der Buttererzeugung habe und auf der anderen Seite, weil die Milchreste von den Sennern, den Bauern, immer wieder in Kannen geschüttet wurde. Sprich, heute produziere ich so und so viel Liter Magermilch, die gebe ich in die Kanne rein, lasse sie einfach stehen. Die fängt dann zu gerinnen und am nächsten Tag kommt wieder was dazu, etc. etc. Und so wurde das zusammengesammelt. Und von daher der Name auch Restmilchkäse. Ja, und wenn man das dann so gesammelt hat, wurde das irgendwann mal diese Sauermilchmasse erhitzt. Danach kam es schon in die Formen rein. Das waren ganz einfache Holzformen. Das hat man drin gepresst, damit eben die Molke oder auch die Flüssigkeit einfach aus dem Ganzen rauskommt. Und das Ganze hat man dann in den Käsekeller gebracht und dort mehr oder weniger zu reifen. Das war natürlich noch in der Holzform drin. Und während des ganzen Reifeprozesses sind dann im Rand des Käses Risse entstanden. Dann hat er von außen mit einem Edelschimmel, also hat einen Edelschimmel bekommen, und zwar einen Blau-Grau-Schimmel. Und der wanderte dann von der Außenwand in den Käse durch diese Risse hinein. Und auch der Schimmel ist es, der dem Ganzen den Namen gibt, denn der Graukäse hat eben eine leicht gräuliche Farbe. Und das kommt eben vom Schimmel. natürlich keine Sorge, auch bei dem Grauschimmel handelt es sich um einen für den Menschen verträglichen Schimmel, wie beim Blauschimmel, Grünschimmel etc. Das Produkt kann man natürlich ohne großes Bedenken essen. Im Graukäse handelt es sich übrigens auch um ein gebietsgeschütztes Produkt. Das heißt, wir hatten es ja schon ein paar Mal, das darf nur in Tirol produziert werden mit Milch aus Tirol. Wenn man es woanders macht, was natürlich geht, dann darf man es aber nicht Graukäse nennen. In der Regel wird es aber auch nur in Tirol gemacht. Die Herstellung heutzutage funktioniert eigentlich immer noch nach dem gleichen Prinzip, wie ich es euch vorhin beschrieben habe. Jedoch geht das Ganze natürlich weitaus kontrollierter vonstatten. Sprich, die Temperaturen werden kontrolliert, um wirklich immer ein gleiches Qualitätslevel zu erreichen. Damals, wo es das noch nicht gab, ja, war der Käse einmal besser, dann halt vielleicht nicht so gut und dann wieder so und einmal so. Heutzutage ist das alles ein wirklich kontrollierter Prozess und man hält ein immer wirklich gutes Endprodukt. Graukäse kann man in verschiedensten Stufen essen, kaufen, je nachdem. Im ersten Step ist eigentlich ein ziemlich krümeliger Käse. Das kommt, erinnert schon ein bisschen an Topfen. Und der wird es mit der Zeit, wenn er reift, eher speckig. Das Ganze kennt man vielleicht auch von den Quargeln, was ja auch ein Käse ist, der mit der Zeit so speckig und ja, wird. In Sachen Geschmack ist der Graukäse, ich soll mal sagen, ja, ziemlich speziell. Also ich sag's gleich vorweg, mein Fall ist er überhaupt nicht. Also der Geschmack dieses Käses trifft nicht den meinen. Ich bin ein großer Fan von Edelschimmelkäse oder auch Käse mit Rot- oder Weißschmiere, was ja auch, glaube ich, Schimmel ist. Aber der Graukäse trifft nicht meinen persönlichen Geschmack. Wenn ihr mal die Gelegenheit aber habt und ihn noch nicht kennt, probiert ihn wirklich aus. Denn nur weil er mir nicht schmeckt, muss er nicht heißen, dass er euch nicht schmeckt. Er ist wirklich ganz speziell von Geschmack und Konsistenz und ja, vielleicht ist er euer Geschmack. Also drum mein Tipp, auf alle Fälle probieren, denn der unterscheidet sich wirklich extrem im Geschmack von den anderen Käsesorten, die man eben so kennt. Geschmacklich ist sein Bild von mild und säuerlich, das ist ja eher am Anfang. Da ist auch der Kern des Graukäses noch eher topfig. Bis hin zu bekannt würzig bzw. teilweise auch schon scharf. Das kommt natürlich dann vom Schimmel. In dem Zustand ist er dann vom Kern her und generell her gesehen eher ein speckiger Käse. In der Küche wird er eher vielseitig oder kann vielseitig verwendet werden. Auf der einen Seite natürlich mal in den traditionellen Kaspressknödeln. Dann wird aber auch gern sauer gemacht, also sprich mit einer Essig- und Ölmarinade in Scheiben geschnitten, so wie zum Beispiel saure Extrawurst. So wird auch gern der Graukäse serviert oder einfach nur zu Jause oder halt sonst in verschiedensten Gerichten. Nun kommen wir mal ein Stück weiter in den Westen und zwar nach Vorarlberg und da wird der Surakäse gemacht. Der ist ähnlich dem Graukäse, aber doch ganz anders. Das Rezept haben die Kelten nach Vorarlberg gebracht. Die waren ja quasi die Pioniere der Käserei im Alpenraum. Und übrigens der Surakäse, der gilt als ältestes in Österreich vorhandenes Käserezept. Also das ist mehr oder weniger die Mutter aller Käsesorten. Man, grob bildlich gesprochen. Also Faktum ist, es ist das älteste Käserezept, das man in Österreich kennt. Aufgekommen ist das Ganze, also der Surakäse im Raum Montafon. Und da findet man bereits erste urkundliche Erwähnungen im Jahr 1240. Im 17. Jahrhundert ist aber dann der Surakäse oder generell der Sauermilchkäse ziemlich zurückgegangen, denn da wurde er dann vom Labkäse verdrängt. Und da war er dann wirklich stark bedroht. Also der Labkäse war immer mehr im Vormarsch und der Surakäse ist immer mehr zurückgegangen. In den 1960er Jahren gab es einen wahren Tiefschlag für den Surakäse, denn da setzte das sogenannte Sennersterben ein. Denn zu der Zeit galt es einfach als unmodern, wenn man alte Traditionen gewahrt hat. Da wollte man das alles nicht mehr. Ein kleiner Anteil an Senna hat aber diesen Traditionskäse weitergemacht Und in den 90er Jahren, da gab es quasi die Renaissance, die Wiedergeburt vom Suracas. In späterer Folge wurde auch ein eigener Verein gegründet, der eben zum Erhalt des Wissens rund um das Thema Suracas da war. Das hatten wir, wenn ich mich recht erinnere, auch schon bei einem anderen Gericht, wo man die Angst hatte, dass das Ganze vergessen wird. Ich kann mich jetzt aber spontan nicht mehr genau erinnern, was es war. Aber egal, machen wir weiter mit unserem Suracas. Wie auch beim Graukäse wird der eben aus Magermilch erzeugt, die eben auch bei der Butterherstellung als Abfallprodukt angefallen ist. Aber hier wurde er nicht gesammelt und dass das Ganze eindickt, sondern hier wurde es, müssen wir sagen, mehr oder weniger gezielt herbeigeführt. Sprich, man hatte die Magermilch, hatte die sofort in einen Holzbottich gegeben, der extra dafür gemacht wurde, und hat es da drin säuern lassen. Als das Ganze eingedickt war, kam es dann, oder kommt noch immer, wenn es traditionell gemacht wird, in einen Kupferkessel rein. Dort wird es auf 40 Grad erwärmt. Ja, und das lässt man dann so einige Zeit drinnen. Danach kommt das Ganze in die Holzkäseformen rein. Dann wird es immer wieder gewendet, sodass die Flüssigkeit austreten kann. Das Ganze passiert dann durchs Eigengewicht. So kennt man es übrigens auch vom Labkäse, funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Ja, und dann, nach einigen Tagen, wenn sich das verfestigt hat, wird der Leib aus dem Holz rausgeholt, wird mit Salz eingerieben, in unserer heutigen Zeit auch mit Paprikapulver, damals halt nur mit Salz. Und dann kommen eben die Leibe in den Käsekeller und dort reifen die dann für mehrere Wochen. Im Gegensatz jetzt zum Graukäse gibt es hier keine Edelschimmelbildung. Und dadurch ist auch ein Geschmacksbild gänzlich anders. Er ist, würde ich sagen, mild aromatisch und wird dann mit voranschreitender Reife pikanter und ja teilweise säuerlicher. Im puncto Geschmack, konnte auch den einmal kosten, ist mir der um einiges lieber als der Graukäse. Ja, heutzutage wird der noch in einigen Sennereien noch immer nach alter Tradition gemacht, so wie man es eben überliefert hat. Das Ganze wird auf 12 Senneralmen noch eben nach diesen Traditionen gemacht und die Produktion beschränkt sich übrigens immer nur auf die Sommermonate. Das wird nicht im Winter, Herbst oder Frühjahr gemacht, das wird immer nur in den Sommermonaten gemacht. Und wie auch der Graukäse handelt es sich beim Suracas um ein gebietsgeschütztes Produkt. Das, glaube ich, auch zum dem Genussregionprojekt gehört in Österreich. Jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir wirklich genug der Theorie. Wir kennen uns jetzt auch ein bisschen bei zwei typischen Käsesorten aus. Und somit kommen wir gleich zum Rezept der heutigen Folge. Ja, und da machen wir natürlich, wie der Titel der Sendung vermuten lässt, oder auch die Erzählungen von vorhin, natürlich Kaspressknödeln. Wir machen es in dem Fall nicht als Suppeneinlage, wir servieren dazu ein mildes Kräutersauerkraut. Für 4 Portionen benötigen wir für den Knödelteig zunächst einmal 400 Gramm Semmelwürfel, 250 Gramm Käse. Hier möchte ich euch jetzt nicht sagen, nehmt den oder den, da entscheidet euch bitte selbst. Wer es klassisch tirolerisch machen will, natürlich einen Graukäse, vorarlbergerisch natürlich der Suracas. Und wer beide nicht bekommt, der kann natürlich auch auf einen Bierkäse, Tiroler Bergkäse etc. zurückgreifen. Wenn ihr aber die alle nicht bekommt, dann nehmt bitte einen wirklich aromatischen Käse. Kaspressknödel leben davon, dass man einen Käse mit, wie soll ich sagen, Charakter nimmt. Also ich will jetzt nicht einen frühen Gouda nehmen, der auch fein ist. Ja, ich will nicht sagen, das ist ein Käse, der noch nicht schmeckt. Er ist fein, er ist gut, aber er wird nicht in unsere Kaspressknödel reinpassen. Da wollen wir eben was haben, was Aroma hat, was kräftig ist. Weiters benötigen wir 300 Milliliter Milch, 2 Eier, einen Bund gemischte Kräuter. Wer jetzt keine frischen Kräuter hat, der kann auch gleich fixfertig gehackte aus dem Tiefkühlsortiment wählen. Da gibt es wirklich total gute Produkte. Eins, das ich euch empfehlen würde, vorab, ich bekomme kein Geld dafür, ich empfehle es, weil ich das Produkt gern mag. Da gibt es von der Rewe Österreich Gruppe die Biomarke Ja Natürlich. Und da gibt es eine Mischung, die nennt sich Gartenkräuter. Und das ist wirklich ein, wie soll man sagen, Potpourri an wunderbaren Kräutern, fixfertig geschnitten, tiefgefroren. die echt einen total tollen Geschmack verleihen. Und die kann ich euch echt empfehlen, wenn ihr keine frischen Kräuter zu Hause habt. Habe ich übrigens auch bei dem Rezept, wie ich selbst gekocht habe, verwendet. Weiters benötigen wir noch 30 Gramm Butter, eine kleine Zwiebel, Salz, Pfeffer und optional, wer es nicht vegetarisch haben will, wenn noch ein bisschen Speck dazu haben möchte für den Geschmack oder noch zusätzlich mehr Geschmack, 50 Gramm Räucherspeck. Fürs Sauerkraut, ja, da benötigen wir zunächst einmal eine Packung Sauerkraut. Da könnt ihr dann wählen, was euch lieber ist. Da gibt es so viele verschiedene Varianten. Mein Tipp an euch wäre, achtet drauf, was die Inhaltsstoffe sind. Leider, muss man immer wieder sagen, kommt es vor, dass da mehr drin ist, als es einem lieb ist. Drum beim Sauerkraut lieber ein bisschen teureres kaufen und dafür natürliche Inhaltsstoffe haben, als vielleicht sowas Nettes wie einen Geschmacksverstärker etc. oder sonstige unnötige Antioxidationsmittel etc. etc. Also da achtet bitte drauf, welches ihr kauft. Außerdem benötigen wir noch Rinderbrühe, Zucker, Kräuter der Provence. Auch da hätte ich eine Produktempfehlung für euch und auch hier bekomme ich wieder kein Geld dafür, sondern ich sage es euch, weil ich überzeugt bin von dem Produkt und es selbst gerne verwende. Da nehme ich persönlich gern die Kräuter der Provence Mischung aus dem Hause Sonnentor. Ja, zunächst einmal müssen wir mal das Sauerkraut auspressen. Das pressen wir aus dem einen Grund aus, weil es wird milder. Wer es jetzt nicht so gern mild haben will, sondern wirklich extrem kräftig, der presst es nicht aus, sondern lasst nur das Wasser ab. Ich persönlich würde aber empfehlen, presst es vorm Verarbeiten aus. Das kommt dann in einen Topf rein, das gießen wir mit der Brühe auf. Ich habe jetzt mit Absicht keine Mengenangabe gemacht, denn da füllt ihr einfach Brühe auf, bis ja, das fast bedeckt ist. Also es soll schon noch einiges rausschauen, aber nicht zu viel. Ich persönlich mag es lieber, wenn ein bisschen Brühe dabei ist, weil ja, mag ich einfach lieber, vor allem man könnte, wenn man will, dann auch noch eindicken. Wenn wir das aufgegossen haben, kommen dann die Kräuter dazu. Auch hier entscheidet bitte selbst, wie viel. Ich, so aus grobem Richtwert, verwende gern 1 bis maximal 2 Esslöffel der getrockneten Kräuter. Und dazu noch etwas Zucker. Da auch wieder nur ein grober Richtwert, 1 bis 2 Teelöffel. Das Ganze lassen wir mal aufkochen, dann geben wir einen Deckel drauf und lassen es bei niedriger Hitze, also wirklich das Niedrigste, was der Herd anbieten kann, schön weiter garen. Das kann dann die restliche Zeit, wo wir die Kaspressnudel zubereiten, einfach schön leicht weiter köcheln. Jetzt kommen wir zu den Knödeln, während es weiter köchelt. Dann nehmen wir die Semmelwürfel und die geben wir in eine schöne große Schüssel. Das Ganze übergießen wir mit der Milch, die sollten wir vorher warm machen, denn so wie ich die Erfahrung gemacht habe, zieht es einfach besser ein. Doch nur überziehen würde ich auch, also übergießen würde ich es auch nicht, einmal kurz durchmischen und danach abdecken. Am besten mit einem sauberen Geschirrtuch und dann lassen wir das Ganze mindestens 30 Minuten schön ziehen oder rasten. Zwischenzeit können wir nutzen, um die Zwiebel klein zu würfeln. Und wenn ihr Speck reingeben wollt, auch diesen schön klein zu würfeln. Schwarte bitte hier unbedingt entfernen, die braucht man nicht. Weiters nehmen wir unseren Käse, entrinden den und reiben den ganz fein. Wer jetzt keine Reibe hat, kann das Ganze natürlich auch klein würfeln. Das ist dann eurem persönlichen Geschmack oder euren technischen Möglichkeiten überlassen. Danach nehmen wir eine eher hochwandige Pfanne, geben die Butter hinein, lassen die mal schön drinnen zerlassen. Und danach kommen Zwiebel und Speck dazu. Das lassen wir dann leicht anbraten, und zwar so lange, bis die Zwiebel schön glasig werden. Farbe hier sollten Sie nicht nehmen. Röstaromen sind hier ausnahmsweise mal nicht gewünscht. Nach den 30 Minuten oder auch mehr, und wenn wir einfach mit den Arbeiten fertig sind, geben wir die gehackten Kräuter, den Käse, die Eier, die Zwiebel-Speck-Mischung mit der Butter, wirklich auch schön die Butter rausputzen, zu unseren Semmelwürfeln dazu und verarbeiten das zu einem schönen Teig. Sollte er noch zu trocken sein, könnt ihr ruhig noch ein bisschen Milch nachgießen, das wäre kein Problem, oder alternativ könnte man auch noch ein Ei reingeben. Bei mir war er jetzt nicht ganz, wie soll ich sagen, weich. Es war durchaus noch ein bisschen fester, aber das hat dem Ganzen nichts abgetan. Das wird dann schon. Also durchs Durchkneten werden auch die bisschen festeren Stücke auch noch weicher. Wem es aber zu trocken ist, der kann ruhig noch ein bisschen Milch dazugeben. Gibt es aber nicht zu viel dazu, weil sonst zerfallen die nämlich leicht in der Pfanne. Ist mir leider bei einigen Versuchen, Kaspersknödel zu machen, auch schon passiert. Ja, und dann machen wir unsere Hände leicht feucht und formen eben diese Pressknödel draus. Feucht deswegen, weil damit kein Teig auf den Fingern kleben bleibt. Und diese Pressknödel werden dann im Anschluss im heißen Fett, Butterschmalz, ihr könnt aber auch Öl nehmen oder Butter, je nachdem, rausgebacken. Und zwar so lange, bis eine Seite mal schön braun wird. Die Xoll kann ruhig wirklich braun werden, schwarz dann nicht, aber braun kann sich ruhig auch in dunklen Variationen werden. Danach wird es gewendet und weiter gegart, bis halt auch die Seite braun wird. Optional, wenn sie zum Beispiel zu dick sind, kann man sie dann auch für ein paar Minuten bei 100 Grad ins Backrohr reingeben, damit sie auch wirklich zur Gänze durchgegart sind. Muss man aber nicht machen. Das Rausbraten würde ich übrigens nicht bei zu heißer Temperatur machen. Wird es auf voller Leistung gehen, habe ich zwar relativ schnell die braune Kruste, aber innen ist es noch nicht wirklich durchgegart. Also immer mit eher niedrigen Temperaturen arbeiten, dann dauert es halt ein bisschen länger. Ja, und danach kann man die Kaspersknödel auch schon mit dem Sauerkraut servieren. Wer jetzt sagt, okay, ich würde aber gerne eine Suppeneinlage daraus machen, auch kein Problem. Da würde ich halt darauf achten, dann wirklich einen extrem kräftig schmeckenden Käse zu nehmen und die Kaspressknödel eher klein zu halten. Weil, was bringt es denn, wenn man eine Suppentasse hat und dann ist da so ein riesen Knödel drin? Also die eher kleiner und dünner machen. Bei der Hauptspeise kann man sie ruhig größer und ein bisschen dicker formen. Ja, bevor wir zum Ende der heutigen Folge kommen, noch ein paar kurze administrative Themen. Zunächst einmal möchte ich nochmal auf meine Facebook-Seite, meinen Twitter-Account und Instagram aufmerksam machen. Wenn mir da noch nicht folgt, klickt euch mal rein, denn da gibt es immer wieder auch ein bisschen zusätzlichen Content. Vor allem, ja, also bei allen dreien gibt es ein bisschen sogenannte Foodporn-Bilder, sprich gute Speisen, die irgendwie ich koche, die ich wo bekomme, etc. werden fotografiert und eben da drin so als kleine Anregung für ein bisschen einen abwechslungsreichen Kochalltag gepostet. Gibt aber auch immer wieder andere Sachen drinnen. Wie ihr mich da erreichen könnt, geht's am einfachsten geht's auf gabelbissen.at und da habt ihr im rechten oberen Bereich die Links zum Facebook-Page, Twitter-Account etc. Dann möchte ich mal wieder Danke sagen für die vielen Flatterklicks, die ich jetzt immer wieder erhalte. Es gibt einige Premium-Supporter des Gabelbissen, aber auch genügend andere, die immer wieder mal den Flatter-Button klicken. Vielen Dank, dass ihr mich dabei unterstützt. Ich kann euch versichern, das Geld wird für den Gabelbissen wieder reinvestiert. Ja, und dann möchte ich noch eine Frage an die Hörerschaft des Gabelbissen bringen. Und zwar würde es euch interessieren, wenn ich im Rahmen vom Gruß aus der Küche mal nicht nur jetzt Rezepte koche, sondern auch Sachen selber mache, wie zum Beispiel jetzt Käse selbst machen, Fleisch einsuhren oder ja, was man halt sonst noch alles küchentechnisch selbst machen könnte. Würde euch es interessieren? Ja oder nein? Gebt mir bitte in der Richtung Feedback, wie das geht. Ich denke, wie du es nachschauen willst. Solltet ihr noch Fragen zu den Kaspersknödeln haben, solltet ihr Hilfe bei der Zubereitung benötigen, scheut euch nicht, mich zu kontaktieren. Ich wünsche euch wie immer viel, viel Spaß beim Nachkochen, sagt danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.